MDR Kultur. Hörspielzeit. Erste Anregungen für die Komödie, die heute Abend in unserem Klassiker-Hörspielsommer auf dem Programm steht, fand sein Autor in einem Kupferstich. Er zeigt ein Liebespaar. Eine keifende Mutter mit einem Krug und einen großnasigen Richter. Ganz klar also, zu welchem Stück dieses Bild den Dichter Heinrich von Kleist inspiriert hatte, der zerbrochene Krug. Täuschungen, Irritationen und überraschende Wendungen sind charakteristisch für den virtuosen Sprachstil des Dichters Kleist, der zu Lebzeiten kaum Anerkennung fand. Auch Goethe, dem Kleist seine Werke mehrfach und demutsvoll auf knieendem Herzen zur Beurteilung übersandte, versagte ihm das Ansehen, obgleich er durchaus erkannt haben mag, welch ein Genie dort schlummerte. Immerhin hatte Goethe sich für die Uraufführung des zerbrochenen Kruges eingesetzt, obgleich diese im Weimarer Hoftheater im März 1808 glatt durchfiel. Schuld daran war zum Teil ganz sicher Goethes dramaturgischer Eingriff. Er teilte das Lustspiel in drei Akte ein und zog es dadurch unnötig in die Länge, wodurch auch der Rhythmus der Verse verloren ging. Damit blieb auch diesem Stück, wie allen anderen Werken Kleists, der nie ein Stück von sich aufgeführt gesehen hatte, der Ruhm zunächst versagt. Doch nicht allein mit seiner Sprachkunst stand Kleist zu Lebzeiten allein da. Er war auch existenziell ein Außenseiter. Der von Todessehnsüchten gepeinigte Dichter reiste gehetzt durch die Länder, nachdem er 1799 die preußische Armee verlassen hatte. Damit brach er, der selbst einer alten preußischen Offiziersfamilie entstammt, mit den Konventionen seines Standes und führte fortan ein rastloses Leben, in dem er nur wenige Vertraute fand. 1811, erst 34-jährig, nahm sich der finanziell ruinierte und an sich selbst verzweifelte Dichter zusammen mit der todkranken Henriette Vogel das Leben. Sie starben am kleinen Wannsee bei Potsdam. Meine Damen und Herren, aus vielen Hörspielproduktionen des zerbrochenen Kruges haben wir für Sie nun eine 1951 in Leipzig entstandene Version ausgewählt, die der Leipziger Regisseur Werner Wieland mit dem Schauspieler Willi A. Kleinau in der Rolle des Dorfrichters Adam inszenierte, zu der wir Ihnen nun gute Unterhaltung wünschen. Der zerbrochene Krug. Ein Lustspiel von Heinrich von Kleist. Was zum Henker sagt, Gevatter Adam? Was ist mit euch geschehen? Wie seht ihr aus? Ja, seht, zum Straucheln braucht's doch nichts als Füße. Auf diesem glatten Boden ist ein Strauch hier. Hier bin ich hingefallen, sage ich euch. Unbildlich hingeschlagen? Ja, unbildlich. Es mag ein schlechtes Bild gewesen sein. Wann trug sich die Begebenheit denn zu? Jetzt, in dem Augenblick, da ich dem Bett entsteig. Ich hatte noch das Morgenlied im Mund. Da stolper ich in den Morgen schon. Und ehe ich noch den Lauf des Tags beginne, renkt unser Herrgott mir den Fuß schon aus. Und wohl den linken oben ein. Den linken? Der ohnehin schwer den Weg der Sünde wandelt. Der Fuß war schwer, warum? Der Klumpfuß. Klumpfuß? Ein Fuß ist wie der andere ein Klumpen. Erlaubt? Da tut ihr eurem Rechten Unrecht. Der Rechte kann sich dieser Wucht nicht rühmen und wagt sich eher auf Schlüpfrige. Ach was. Wo sich der eine hinwagt, folgt der andere. Und was hat das Gesicht euch so verrenkt? Mir das Gesicht? Wie? Davon wisst ihr nicht? Ich müsste ein Lügner sein. Wie sieht's denn aus? Wie's aussieht? Ja, Gevatterchen. Abscheulich. Erklärt euch deutlicher. Geschunden ist's, ein Groll zu sehen. Ein Stück fehlt von der Wange. Wie groß, nicht ohne Waage, kann ich schätzen. Ein Teufel auch. Hier, sieht's im Spiegel. Ein Schaf, das eingehetzt von Hunden sich durch Dornen drängt, lässt nicht mehr Wolle sitzen, als ihr, Gott weiß wo, Fleisch habt sitzen lassen. Ja, es ist wahr. Unlieblich sieht es aus. Die Nase hat auch gelitten. Und das Auge? Das Auge nicht, Gevatter. Ei, hier liegt querfeld ein Schlag. Blutrünstig, straf mich Gott, als hätte ein Großknecht wütend ihn geführt. Das ist der Augenknochen. Ja, nur seht, das alles hatte ich nicht einmal gespürt. Ja, ja, so geht's im Feuer des Gefechts. Gefecht was? Mit dem verfluchten Ziegenbock am Ofen focht ich, wenn ihr wollt. Wie? Jetzt weiß ich's. Da ich das Gleichgewicht verliere und gleichsam ertrunken in den Lüften um mich greife, fass ich die Hosen, die ich gestern Abend durchnässt an das Gestell des Ofens hing. Nun fass ich sie, versteht ihr? Denke mich ich Tor, daran zu halten. Und nun reißt der Bund. Bund jetzt und Hos und ich, wir stürzen und häuptlings mit dem Stirnblatt schmetterig auf den Ofen hin. Just wo ein Ziegenbock die Nase an der Ecke vorgestreckt. Gut, gut. Verdammt. Der erste Adamsfall, den ihr aus einem Bett hinausgetan. Mein Seel. Doch, was ich sagen wollte, was gibt's Neues? Ja, was es Neues gibt? Der Henker Holz, hätte ich doch bald vergessen. Nun? Macht euch bereit auf unerwarteten Besuch aus Utrecht. Ja. Der Herr Gerichtsrat kommt. Wer kommt? Der Herr Gerichtsrat Walter kommt aus Utrecht. Er ist in Revisionsbereisung auf den Ämtern und heute noch trifft er bei uns ein. Noch heute seid ihr bei Trost? So wahr ich lebe. Er war in Holler, auf dem Grenzdorf gestern. Hat das Justizamt dort schon revidiert. Ein Bauer sah zur Fahrt nach Häusern schon die Vorspannpferde vor dem Wagenschirm. Heute noch her, der Gerichtsrat her aus Utrecht? Zur Revision, der wackere Mann, der selbst sein Schäfchen schiert, dergleichen Fratzen hasst, nach Häusum kommen und uns kujonieren. Kam er bis Holler, kommt er auch bis Häusum? Nehmt euch in Acht. Ach, geht. Ich sage es euch. Geht ihr mit euren Märchen, sage ich euch. Der Bauer hat ihn selbst gesehen zum Henker. Wer weiß, wenn der triefäugige Schuft gesehen. Die Kerle unterscheiden ein Gesicht von einem Hinterkopf nicht, wenn er kahl ist. Wohlan, so zweifelt fort den Teufelsnamen, bis er zur Tür hier eintritt. Er eintreten, ohne uns ein Wort vorher gesteckt zu haben. Der Unverstand, als ob's der vorige Revisor noch der Rat Wacholder wäre. Es ist Rat Walter jetzt, der revidiert. Wenngleich Rat Walter... Gut, jetzt lass mich zufrieden. Der Mann hat sein Amt seit Jahr geschworen und praktiziert wie wir nach den bestehenden Edikten und Gebräuchen. Nun, ich versichere euch, der Gerichtsrat Walter erschien in Holler unvermutet gestern. Visierte Kassen und Registraturen und suspendierte Richter dort und Schreiber. Den Teufel auch. Hat das der Bauer gesagt? Dies und noch mehr, so? Wenn ihr es wissen wollt. Hm? Denn in der Frühe heute sucht man den Richter, den man in seinem Haus Arrest gegeben, und findet hinten in der Scheuer ihn am Sparren hoch des Daches aufgehangen. Was sagt ihr? Hilf inzwischen kommt herbei. Man löst ihn ab, man reibt ihn und begießt ihn. Ins nackte Leben bringt man ihn zurück. So bringt man ihn. Und doch jetzt so wird versiegelt in seinem Haus, vereidet und verschlossen. Es ist, als wäre eine Leiche schon und auch sein Richteramt ist schon beerbt. Na, ihr seht. Ein liederlicher Hund war's. Sonst eine ehrliche Haut, so wahr ich lebe. Ein Kerl, mit dem sie's gut zusammen war. Noch grausam liederlich, das muss ich sagen. Wenn der Gerichtsrat heute in Holler war, so ging's ihm schlecht, dem armen Kauz, das glaube ich. Und dieser Vorfall, einzig sprach der Bauer, sei schuld, dass der Gerichtsrat noch nicht hier. Zu Mittag treff er doch unfehlbar ein. Zu Mittag. Gut. Gevatter, Jetzt gilt's Freundschaft. Ihr wisst, wie sich zwei Hände waschen können. Ihr wollt auch gern, ich weiß, Dorfrichter werden. Und ihr verdient's bei Gott so gut wie einer. Doch heut ist noch nicht die Gelegenheit. Heut lasst ihr noch den Kelch vorübergehen. Dorfrichter? Ich? Na ja, nun denn. So kommt, Gevatter. Folgt mir ein wenig zur Registratur. Die Aktenstöße setze ich auf, denn viel liegt wie der Turm zu Babylon. Gott helf, Herr Richter. Der Gerichtsrat Walter lässt seinen Gruß vermelden. Und gleich wird er hier sein. Ein du gerechter Himmel. Ist der mit Holler schon fertig? Ja, er ist in Häusum schon. Hey, Liese! Grete! Ruhig jetzt. Der Vaterchen. Lasst euren Dank vermelden. Und morgen reisen wir nach Hussahe. Was tue ich jetzt? Was lasse ich? Hier bin ich, Herr. Wollt ihr die Hosen anziehen? Seid ihr toll. Hier bin ich, Herr Dorfrichter. Nehmt den Rock. Wer? Der Gerichtsrat. Ach, die Magd ist es. Die Bäffchen. Mantel. Kragen. Hier ist die Weste. Was? Rock aus. Hurtig. Elise, Grete. Hier sind wir, ja. Was wollt ihr? Fort, sage ich. Kuhkäse, Schinken, Butterwürste, Flaschen aus der Registratur geschafft. Und flink. Du nicht die andere. Maulaffe, du, ja. Gottwitz, Margrethe, Liese soll die Kuhmagd in die Registratur. Sprecht, soll man euch verstehen. Halt's Maul jetzt, sage ich. Fort. Schafft mir die Perücke. Marsch aus dem Bücherschrank. Geschwind, pack dich. Es ist dem Herrn Gerichtsrat, will ich hoffen, nichts Böses auf der Reise zugestoßen. Je nun, wir sind im Hohlweg umgeworfen. Ei, du mein Himmel, umgeworfen, sagt ihr. Doch keinen Schaden weiter. Nichts von Bedeutung. Der Herr verstauchte sich die Hand ein wenig. Ach. Die Deichsel brach. Dass er den Hals gebrochen. Die Hand verstaucht. Ei, Herrgott, kam der Schmied schon? Ja, für die Deichsel. Was? Ihr meint, der Doktor. Was? Für die Deichsel? Ach, was für die Hand. Adieu, ihr Herren. Ich glaube, die Kerls sind toll. Im Bücherschrank finde ich die Perücke nicht. Warum nicht? Weil nun? Gestern Abend, glaub 11. Nun werde ich hören. Ihr kamt ja besinnt euch ohne die Perücke ins Haus. Ich ohne die Perücke? In der Tat, da ist die Liese, die es bezeugen kann. Und eure andere, die ist beim Perückenmacher. Ich will. Ja, meiner treu, Herr Richter Adam. Kahlköpfig wart ihr, als ihr wiederkamt. Ihr spracht, ihr werdet gefallen. Wisst ihr es nicht? Hm? Das Blut musste ich euch noch vom Kopfe waschen. Die Unverschämte. Ich will nicht ehrlich Halt's sein. Halt's Maul, sage ich. Es ist kein wahres Wort. Habt ihr die Wunde seit gestern schon? Nein, heute. Die Wunde heute. Und gestern die Perücke. Ich trug sie weiß gepudert auf dem Kopfe und nahm sie mit dem Hut auf Ehre bloß, als ich ins Haus trat, aus Versehen ab. Hast die gewaschen, das weiß ich nicht. Scher dich zum Satan, wo du hingehörst, in die Registratur. Margrethe, Ihr Vater Küster soll mir seine borgen. In meine, hätte die Katze heute Morgen gejungt, das Schwein. Sie läge eingesäut mir unterm Bette da. Ich weiß nur schon. Die Katze? Was seid ihr? So wahr ich lebe. 5 Junge, gelb und schwarz. Und 1 ist weiß. Die Schwarzen will ich in der Fecht ersäufen. Was soll man machen? Wollt ihr 1 haben? In die Perücke? Der Teufel soll mich holen. Ich hatte die Perücke aufgehängt auf einen Stuhl, da ich zu Bette ging. Den Stuhl berühre ich in der Nacht. Sie fällt. Drauf nimmt die Katze sie ins Maul. Mein Seher. Und trägt sie unters Bett und jungt darin. Ins Maul. Ja, gut. Kanaillen, die balzen sich und jungen, wo ein Platz ist. Soll ich hingehen? Ja, und mein Gruß an Muhme Schwarz, gewandte Küsterin. Ich schick dir die Perücke unversehrt noch heute zurück. Ihm brauchst du nichts zu sagen, verstehst du? Ich werde es schon bestellen. Mir ahnet heut nichts Gutes, Gevatterlicht. Warum? Es geht bunt alles über Ecke mir. Ist heut nicht auch Gerichtstag? Allerdings. Die Kläger stehen vor der Türe schon. Oh. Mir träumt, es hätte ein Kläger mich ergriffen und schleppte vor den Richtstuhl mich. Und ich säße gleichwohl auf dem Richtstuhl dort und schält und hunzt und schlingelte mich herunter und judiziert den Hals ins Eisen mir. Wie

Den Heuren wollte ich sie, das müsst ihr wissen, ein rüstig Mädel ist's. Ich hab's beim Ernten gesehen, wo alles von der Faust ihr ging und ihr das Zäumern flog als wie gemaust. Da sagte ich, willst du? Und sie sagte, huch, was du da gagelst. Und nachher sagt sie ja. Bleib ja bei seiner Sache. Gagel was? Ich sagte, willst du? Und sie sagte ja. Weiter, weiter. Nun, da sagte ich, Vater, hört er, lass er mich. Wir schwatzen noch am Fenster was zusammen. Na, sagt er, lauf. Bleibst du auch draußen, sagt er? Ja, meiner Seel, sag ich. Das ist geschworen. Na, sagt er, lauf. Um 11 bist du hier. Na, so sag du, und gagle, und kein Ende. Na, hat er sich bald ausgesagt? Na, sag ich, das ist dein Wort, und setz die Mütze auf und geh, und übern Steig will ich, und muss durchs Dorf zurückgehen, weil der Bach geschwollen. Ei, alle Wetter, denk ich, Ruprecht, schlag, nun ist die Gartentür bei Martens zu, denn bis um 10 lässt's Mädel sie nur offen. Und wenn ich um 10 nicht da bin, komm ich nicht. Die liederliche Wirtschaft, die. Drauf weiter. Drauf? Wie ich über den Lindengang mich nähere bei Martens, wo die Reihen dicht gewölbt und dunkel wie der Dom von Utrecht sind, höre ich die Gartentüre fernher knarren. Die Ewe ist's, am Platz erkenne ich sie, und einer ist's noch oben ein. Wer? Einer noch? Und wer, ihr Klugschwätzer? Wer? Ja, mein Seel, da fragt ihr mich. Ah, nun also, oh, nicht gefangen, denke ich, nicht gehangen. Hört weiter in der Rede, lasst ihn doch. Was unterbricht ihr ihn, Herr Dorfrichter? Ich kann darauf das Abendmahl nicht nehmen, stockfinster war's und alle Kratzen grau. Doch müsst ihr wissen, dass der Flickschuster, der Lebrecht, den man kürzlich losgesprochen, dem Mädel längst mir auf die Fährte ging. So, Lebrecht heißt der Kerl. Ja, Lebrecht. Gut, das ist ein Name, es wird sich alles finden. Habt ihr es im Protokoll bemerkt, Herr Schreiber? Oh ja, und alles andere, Herr Richter. Sprich weiter, Ruprecht, jetzt, mein Sohn. Ich drücke sacht mich durch die Gartenpforte und berg in einen Strauch von Taxus mich und höre euch ein Gefispre hier, ein Scherzen, ein Zerren hin, Herr Richter, Zerren her. Mein Selig, denk ich soll voll Lust. Du willst mich, was da so schändlich ist von dir. Halunke, dir weiß ich noch einmal, wenn wir allein sind, die Zähne, wart. Du weißt noch nicht, wo mir die Haare wachsen. Du sollst zerfahren. Ein Viertelstündchen dauert so. Ich denke, was wird's doch werden, ist doch heute nicht Hochzeit. Und ehe ich den Gedanken ausgedacht, husch, sind sie bald ins Haus schon vor dem Pastor. Denk, mag es werden, wie es will. Schweig du mir doch, Drahtig. Das Donnerwetter schlägt über dich ein, unberufene Schwätzerin. Wacht, bis ich auf zur Rede rufen werde. Sehr sonderbar, bei Gott. Jetzt hebt, Herr Richter Adam, jetzt hebt sich's wie ein Blutsturz mir. Luft, da mir der Knopf am Brustlatz springt. Luft jetzt und reiße mir den Latz auf. Luft jetzt, sag ich, und geh und drück und tret und donnere, da ich der Dirne Tür verriegelt finde, gestemmt mit Macht. Auf einen tritt sie ein. Blitz, Junge, du. Just da sie auf jetzt rasselt, stürzt doch der Krug vom Sims ins Zimmer hin und husch, springt einer aus dem Fenster euch. Ich sehe die Schöße noch vom Rocke wehen. War das nicht Lebrecht? Wer sonst, Herr Richter? Das Mädchen steht, die werf ich übern Haufen zum Fenster eilig hin und find den Kerl noch in den Pfählen hängen. Im Spalier, wo sich das Weinlaub aufrankt bis zum Dach. Und da die Klinke in der Hand mir blieb, als ich die Tür eindonnerte, so reiß ich jetzt mit dem Stahl eins Pfund schwer über den Dez ihm. Den just der Richter konnte ich noch erreichen. Was, eine Klinke? Was? Ob's, ja, die Türklinke. Drum. Ihr glaubtet wohl, es war ein Degen. Der Klinke umgekehrtes Ende war's. So, so. Das umgekehrte Ende war's, der Klinke. Jetzt stürzt der Kerl. Und ich schon will mich wenden, als ich's im Dunkeln auf sich rappeln sehe. Ich denke, lebst du noch? Und steig aufs Fenster und will dem Kerl das Gehen unten legen. Als jetzt, ihr Herrn, da ich zum Sprung just aushol, mir eine Handvoll grob gekörnten Sandes und Kerl und Nacht und Welt und Fensterbrett, worauf ich stehe, denk ich nicht, straf mich Gott, das alles fällt in einen Sack zusammen, wie Hagel stiebend in die Augen fliegt. Verflucht, sieh da, wer tat das? Wer? Der Lebrecht. Hallo. Meiner treu, wenn er's gewesen. Wer sonst? Als stürzte mich ein Schlosenregen von eines Bergs 10 Klaftern hohem Abhang, so schlag ich jetzt vom Fenster euch ins Zimmer.

Dir breche ich alle Knochen noch. Weshalb auch? Warum verschwiegst du, dass du mit der Dirn Glock auf 10:30 im Garten schon scharwenzt? Warum verschwiegst du's? Warum ich's verschwieg? Gott, Schlag um Donner, weil's nicht wahr ist, Vater! Wenn das die Muhme Brigitte heut, so hängt mich! Und bei den Beinen sie meinthalb dazu. Wenn aber sie's bezeugt, nimm dich in Acht. Du und die saubere Jungfer, Ewe dort. Wie ihr auch vor Gericht euch stellt, ihr steckt doch unter einer Decke noch. Es ist irgendein schändliches Geheimnis noch, von dem sie weiß und nur aus Schonung hier nichts sagt. Geheimnis? Welches? Warum hast du gestern Abend eingepackt? Die Sachen? Röcke, Hosen, ja, und Wäsche. Ein Bündel, wie sein Reisender just auf die Schulter wirft. Weil ich nach Utrecht soll. Weil ich zum Regiment soll, Himmel, Donner! Schafft Frau Brigitte herbei, Herr Richter Adam. Wird euer Gnaden diese Sache nicht ermüden? Sie zieht sich in die Länge. Euer Gnaden haben meine Kassen noch und die Registratur. Ich bin der Meinung... Abzuschließen, gut. Erlaubt. Ich bin der Meinung, fortzufahren. Ihr seid am... Auch gut. Sonst würde ich auf Ehre morgen früh, Glock 9, die Sache zu eurer Zufriedenheit beenden. Ihr wisst um meinen Willen. Wie ihr befehlt. Herr Schreiber, schickt den Büttel ab. Sie sollen sogleich ins Amt die Frau Brigitte laden. Inzwischen könnte man, wenn es so gefällig, sich vom Sitz ein wenig lüften. Oh ja, was ich sagen wollte... Erlaubt ihr gleichfalls, dass die Parteien bis Frau Brigitte erscheint? Was, die Parteien? Ja, vor die Tür, wenn ihr... Verwünscht. Herr Richter Adam, wisst ihr was? Gebt ein Glas Wein mir in der Zwischenzeit. Oh, von ganzem Herzen gern. Hey, Margarete, ihr macht mich glücklich, gnädiger Herr. Margarete! Was befehlt ihr? Tretet ab, ihr Leute! Franz, auf den Vorsaal draußen oder rein? Von unserem Rhein. Gut. Bis ich rufe, Marsch! Wohin? Geh vom Versiegelten, Margarete. Was? Auf den Flur bloß draußen. Hier, der Schlüssel. Und Butter frisch gestampft. Käse auch aus Limburg. Und von der fetten westfälischen Räuchergans. Halt einen Augenblick. Macht nicht so viel Umstände, ich bitte euch sehr, Herr Richter. Ein Stück vom trockenen Brote nur und Salz. Ach, trockenes Brot, was Salz? Geht doch. Gewiss. Ei, ein Stück Käse aus Limburg, mindestens Käse, macht erst geschickt die Zunge, Wein zu schmecken. Gut, ein Stück Käse denn, doch weiter nichts. Ist okay. Und Weiß von damals aufgeregt. Schlecht alles zwar, doch recht. Das ist der Vorteil von uns verrufenen, hagestolzen Leuten, dass wir, was andere knapp und kummervoll mit Weib und Kindern täglich teilen müssen, mit einem Freunde zur gelegenen Stunde vollauf genießen. Was ich sagen wollte, wie kamt ihr doch zu eurer Wund, Herr Richter? Das ist ein böses Loch für wahr im Kopf, das... Ich fiel. Ihr fielt? So. Wann? Gestern Abend? Heute. Glock 5:30. Verzeiht, am Morgen früh, da ich soeben aus dem Bette stieg. Worüber? Über, gnädiger Herr Gerichtsrat, die Wahrheit euch zu sagen, über mich. Ich schlug euch häuptlings an dem Ofen nieder, bis diese Stunde weiß ich nicht warum. Von hinten? Wie, von hinten? Oder vorn? Ihr habt zwei Wunden, vorne ein und hinten. Von vorn und hinten, Margarete. Wie? Erst so, dann so. Erst auf die Ofenkante, die vorn die Stirn mir einstieß, und so dann vom Ofen rückwärts auf den Boden nieder, wo ich mir noch den Hinterkopf zerschlug. Ist euch gefällig? Hättet ihr ein Weib, so würde ich wunderliche Dinge glauben, Herr Richter. Wieso? Ja, bei meiner Treu. So rings seh ich zerkritzt euch und zerkratzt. Nein, Gott sei Dank, Frauennägel sind es nicht. Strauchwerk für Seidenwürmer, das man trocknend mir an den Ofenwinkel aufgesetzt. Auf euer Wohlergehen. Und grad auch heute noch die Perücke seltsam einzubüßen, die hätt euch eure Wunde noch bedeckt. Ja, jedwedes Übel ist ein Zwilling. Hier, von dem Fetten jetzt, kann ich... Ein Stückchen. Aus Limburg? Recht aus Limburg, gnädiger Herr. Wie Teufel aber, sagt mir, ging das zu? Was? Dass ihr die Perücke eingebüßt. Ah, ja, seht. Ich sitze und lese gestern Abend ein Aktenstück. Und weil ich mir die Brille verlegt, duck ich so tief mich in den Streit, dass bei der Kerzeflamme lichterloh mir die Perücke angeht. Ich denke, Feuer fällt vom Himmel auf mein sündig Haupt und greife sie und will sie von mir werfen. Doch ehe ich noch das Nackenband gelöst, brennt sie wie Sodom und Gomorra an schon. Kaum, dass ich die drei Haare mir noch räche. Verwünscht. Und eure andere ist in der Stadt. Bei dem Perückenmacher. Doch zur Sache. Nicht allzu rasch, ich bitte, Richter Adam. Ei, was die Stunde rollt, ein Gläschen hier. Der Lebrecht, wenn der Kauz dort wahrgesprochen, er hat auch einen bösen Fall getan. Auf meine Ehre. Wenn die Sache hier, wie ich fast fürchte, unentworren bleibt, so werdet ihr an eurem Ort den Täter leicht noch aus seiner Wund entdecken können. Hier, was wir lieben, gnädiger Herr, stoßt an. Was recht und gut und treu ist, Richter Adam. Hier, Frau Brigitte, herein. Ist das die Frau, Herr Schreiberlicht? Das ist die Frau Brigitte, euer Gnaden. Nun denn, so lasst die Sache uns jetzt beschließen. Nehmt ab, ihr Mägde, hier. Ei, sagt, was bringt uns dort die Frau Brigitte für eine Perücke? Gnädiger Herr, was jene Frau uns dort für eine Perücke bringt. Ja. Was? Verzeiht. Die Frau fand die Perücke im Spalier bei Frau Margrethe Rull. Sie hing gespießt gleich einem Nest im Kreuzgeflecht des Weinstocks, dicht unterm Fenster, wo die Jungfrau schläft. Was, bei mir? Im Spalier? Herr Richter Adam, habt ihr mir etwas zu vertrauen? So bitte ich um die Ehre des Gerichtes, ihr seid so gut und sagt mir es an. Ich euch. Nicht? Habt ihr nicht? Auf meine Ehre. Hier, die Perücke ist die eure nicht? Hier die Perücke, ihr Herrn. Das ist sie, meine. Das ist Blitzelement, die nämliche, die ich dem Burschen vor 8 Tagen gab, nach Utrecht sie zum Meister Mehl zu bringen. Wem? Was? Dem Ruprecht? Mir? Habe ich ihm, Schlingel, als er nach Utrecht vor 8 Tagen ging, nicht die Perücke ihm anvertraut, sie zum Friseur, dass er sie renoviere, hinzutragen? Ob er... Ja, er gab mir... Warum hat er nicht die Perücke abgegeben? Warum nicht hat er sie, wie ich befohlen, beim Meister in der Werkstatt abgegeben? Warum ich sie... Gott Himmeldonnerschlag, ich hab sie in der Werkstatt abgegeben. Der Meister Mehl nahm sie. Ja, sie abgegeben, ja. Und jetzt hängt sie im Weinspalier bei Martens. Oh, Wartanalje, so entkommst du nicht. Dahinter steckt mir von Verkappung was und Meuterei, was weiß ich. Wollt ihr erlauben, dass ich sogleich die Frau nur inquiriere? Ihr hättet die Perücke? Welcher Herr, als jener Bursche dort vergangenen Dienstag nach Utrecht fuhr mit seines Vaters Ochsen, kam er ins Amt und sprach, Herr Richter Adam, habt ihr im Städtlein etwas zu bestellen. Mein Sohn, sag ich, wenn du so gut willst sein, so lass mir die Perücke hier auftupieren. Nicht aber, sagte ich ihm, geh und bewahre sie bei dir auf, verkappe dich darin und lass sie im Spalier bei Martens hängen. Ihr Herren, der Ruprecht, meine ich halt zu Gnaden, der war's wohl nicht. Denn da ich gestern Nacht hinaus aufs Vorwerk gehe, zu meiner Muhme, die schwer im Kindbett liegt, hört ich die Jungfer gedämpft im Garten hinten jemand schelten. Wut scheint und Furcht die Stimme ihr zu rauben. Pfui, schäme sich, er Niederträchtiger. Was macht er? Fort, ich werde die Mutter rufen. Als ob die Spanier im Lande wären. Mithin? Mithin? Schweigt, lass die Frau vollenden. Da ich vom Vorwerk nun zurückgekehre, zur Zeit der Mitternacht etwa, und just im Lindengang bei Martens bin, huscht euch ein Kerl bei mir vorbei. Kahlköpfig, mit einem Pferdefuß. Und hinter ihm erstinkt's wie Dampf von Pech und Haar und Schwefel. Ich sprech ein Gott sei bei uns und dreh entsetzensvoll mich um und seh, mein Seel, die Glatz, ihr Herren, im Verschwinden noch wie faules Holz den Lindengang durchleuchten. Was? Himmeltausend! Oh, wie toll, Frau Brigitte. Der Teufel meint sie wer? Still, still. Mein Seel, ich weiß, was ich gesehen und gerochen. Fürwahr, ich weiß nicht. Bitte ganz submissiv, Frau, in dem Bericht nicht zu stören. Dass es der Teufel war, behaupte ich nicht. Jedoch mit Pferdefuß und kahler Glatze und hinten Dampf, wenn ich nicht sehr mich irre, hat's seine völlige Richtigkeit. Vater, da ich nun mit Erstaunen heut vernehme, was bei Frau Marthe Rull geschehen, und ich den Krug zertrümmerer auszuspionieren, der mir zur Nacht begegnet am Spalier, den Platz

Weshalb, Frau Marthe? Ha, weshalb? Ich weiß nicht. Soll hier dem Kluge nicht sein Recht geschehen? Verzeiht mir, allerdings. Am großen Markt. Und Dienstag ist und Freitag Session. Gut, auf die Woche stelle ich das mit ein. Sie hörten das Lustspiel »Der zerbrochene Krug« von Heinrich von Kleist. Die Personen und ihre Sprecher: Gerichtsrat Walter, Werner Pledat, Dorfrichter Adam, Nationalpreisträger Willi A. Kleinau, Schreiber Licht, Willi Arnhold, Frau Marthe Rull, Ami Frank, Ewe, Antje Ruge, Veit Tümpel, Franz Gützlaff, Ruprecht, Christoph Engel, Frau Brigitte, Marga Legal, Bedienter Hans Bergermann, zwei Mägde Irmgard Düren und Gretel Fiedler, Funkeinrichtung Gerhard Rentsch, Ton Günter Becker, Aufnahmeleitung Günter Hirsemann, Regie Werner Wieland. Sie hörten eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1951.